Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wir haben eben über Großbritannien und über den Brexit gesprochen. Lassen Sie uns, Herr Chavel, jetzt über Frankreich sprechen. Da haben Sie lange auch gelebt und Sie haben auch Familie da drüben. Sie haben für die Süddeutsche als Kulturkorrespondent gearbeitet. Und Emmanuel Macron hat eine breit angelegte Debatte über die Sorgen und Nöte der Bürger jetzt im Sinn. Die möchte er starten, und zwar heute. Ein nationaler Dialog soll das werden, den die Bürgermeister organisieren sollen. Vielleicht gibt es da ja eine Parallele zwischen Großbritannien und Frankreich. Vielleicht ist das so, dass wirklich in beiden Ländern die Menschen unglaublich unzufrieden sind mit ihrer Regierung und die Gesellschaft auch gespalten ist. Was meinen Sie? Das ist auf jeden Fall, es ist eigentlich dieselbe Krise. Es ist ja überall dieselbe Krise im Grunde. Es ist überall die Rache der Peripherie an den Metropolen. Dasselbe demografische Problem, auch in Deutschland, also mit den neuen Ländern und so weiter. Aber nicht nur den neuen Ländern, das wissen wir ja auch. Es ist eigentlich derselbe Konflikt in allen Ländern, und er drückt sich aus nach spezifischen Formen, die vielleicht historisch bedingt sind. In Frankreich ist es so, dass Macron ein paar Gesetze dekretiert hat und das Volk dagegen aufsteht. Es gibt ja diese französische Urangst immer vor der Revolte, vor der Revolution und so weiter. Dass Macron jetzt mit Konsultationen anfängt, ist natürlich gut. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass Macron, der ja als einziger sozusagen, der durch diese politischen Veränderungen, die sich in den letzten Jahren abgespielt haben, als ein Mann der Mitte nach oben gekommen ist, dass Macron auch lernt, nicht nur seine großartigen Diskurse sozusagen zu verkünden, sondern eben natürlich in Konsultationen auch zu gehen. Mit den Menschen zu sprechen. Jetzt sagen natürlich viele, naja, das kommt viel zu spät und das ist letztendlich nur ein kleiner Dialog und eigentlich sollte er handeln und nicht reden. Wir hören mal einen jungen Mann, der in Méricourt lebt, knapp 70 Kilometer nordwestlich von Paris, in einer ländlichen Gegend eben. Und da hat der Bürgermeister schon seit längerer Zeit ein Beschwerdeheft ausgelegt, wo man sich eben eintragen konnte. Die Idee unseres Bürgermeisters mit dem Heft war ja gut, aber dieser Dialog, der wird doch nichts bringen. Der Präsident will ja eh nicht nachgeben. Er macht, was er will, und wir müssen das hinnehmen. Er soll endlich seine Verantwortung übernehmen und gehen. Ja, da spricht der Frust. Ich war selber vor 2-3 Wochen in Frankreich, vor Weihnachten in Frankreich, und zwar an dem Samstag nach dem ersten Gewaltsamstag, und die Stimmung in der Stadt war wirklich, in Paris war wirklich gespenstisch, und ich muss auch sagen, dass ich noch nie erlebt habe, auch bei Leuten, die mir sehr, sehr nahe stehen, einen derartigen Hass auf einen Präsidenten. Und dabei haben die Franzosen da ja eine lange Tradition. Sarkozy war ja auch verhasst. Also so aus den Eingeweiden habe ich das wirklich noch nie erlebt. Meiner Meinung nach ist das nicht gerechtfertigt. Das hat Macron nicht verdient. Macron hat viele Fehler gemacht. Vor allem war er zu sehr durchdrängt von seiner Vision, von seiner Großartigkeit. Aber wobei man ja glauben könnte oder hätte glauben können, dass viele Franzosen das auch gut gefunden hätten, weil man möchte ja gerne einen Präsidenten, der was darstellt und der eben auch die Nation repräsentiert. Daran ist ja François Hollande, sein Vorgänger, ein bisschen gescheitert, dass er eben so sehr Monsieur Tout le Monde war. Absolut, das ist ein totaler Doublebind. Die trauern alle diesem François Mitterrand hinterher, außer mir vielleicht. Und Meinen Sie jetzt François Hollande oder François Mitterrand? Nein, François Mitterrand. Oh, okay. Weil François Mitterrand war sozusagen derjenige, der diese Größe noch auszustrahlen schien. Ja, das waren natürlich ganz andere Zeiten. Damals war, kann man fast sagen, die Welt noch irgendwie ein bisschen in Ordnung. Das war sie nicht. Und Mitterrand war auch eine teilweise ganz schön üble politische Figur. Aber die Gesellschaften waren noch nicht so gespalten, das meinte ich, wo wir jetzt eben gedanklich herkamen. Es gab noch mehr Konsens, dass man sich in dem Gefüge, in dem Staatengefüge und auch in dem Staatsgefüge in Frankreich einigermaßen wohlgefühlt hat, obwohl es natürlich auch damals schon starke Demonstrationen gab. Absolut. Also die Spaltung der Gesellschaft hatte sich auch unter Mitterrand, daher, übrigens, jetzt fange ich an, Französisch zu reden, schon gezeigt, nämlich als Mitterrand Privatschulen verbieten wollte, katholische Privatschulen. Das richtete sich ja auch gegen die Provinz. Ja. Und waren die größten Demonstrationen seit 1968. Und Mitterrand hat das zurückgezogen. Das heißt, diese Konflikte, die schlummerten schon damals. Mhm. Aber wirtschaftlich war es vielleicht irgendwie noch sympathischer damals. Jetzt ist die Frage, wie sollte Macron also weiter vorgehen? Er sagt, lasst uns miteinander reden. Nach Dialogbereitschaft hört sich das nicht unbedingt an, was zum Beispiel der junge Mann eben gesagt hat. Nun ist er nur eine einzelne Stimme, aber viele dieser sogenannten Gelbwesten haben ja gesagt, eigentlich wollen wir gar nicht reden, sondern wir möchten, dass er geht. Die Frage ist, was käme danach? Ich würde das für eine absolute Katastrophe halten. Also ich bin der Ansicht, dass Macron das durchstehen sollte, dass er lernen sollte, mit diesem Problem umzugehen. Er ist ja sozusagen mit einer Bewegung auch an die Regierung gekommen. Diese Bewegung bestand ja dem Diskurs nach auch darin, zum Beispiel Bürger einzubinden. Die Hälfte der Abgeordneten, die Macron ins Parlament geschickt hat, sind ja Leute, die nicht Berufspolitiker waren. Also eigentlich war bei ihm ja was angelegt. Er hat dann aber darüber hinweg regiert, als er dann in dieser scheinbar so glänzenden Präsidialposition war. Und davon muss er abkommen. Er muss zurückkommen zur Idee der Konsultation. Und das genau will er jetzt tun, indem er eine nationale Debatte anregt, die von den Bürgermeistern in Frankreich organisiert werden soll. Thierry Chervel hier zu Gast in Studio 9.